There is no hope, say no UFO. Why there's no head high, maybe you'll see them fly. They say there is no hope, say no UFO. Why there's no head high, maybe you'll see them fly. You've been in the audience. Ich will in deiner Liebe. Ich habe deine Liebe nötig. Ich kann nicht durchgehen. Ich muss zum Sieger sein. Ich komme dann von Space. Ich will wissen, ob ich kann tun. Meine Liebe ist Sieger. Meine Liebe ist Sieger. Allein mal lieben, wir können das doch auch tun. Komm und sei dann meine We'll be right back. Shut up. Let's go. Thank you.